Deutschlandfunk. Freistil. Come gather round people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. Der Sound der Veränderung. Wie Protestmusik heute klingt. Von Heiko Beer. Then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changing. Im Herbst 1963 blättert Tony Glover, ein Musiker, später auch Kritiker, in einem Notizbuch mit ein paar brandneuen Songzeilen. Er stockt und liest die folgenden Zeilen. Come, Senators, Congressmen, please heed the call. Laut fragt er in den Raum, was ist das für ein Scheißmann? Und Bob Dylan antwortet, sowas wollen die Leute scheinbar hören. The battle outside raging will soon shake your window. Er sollte recht behalten. The times, they are a-changing. Denn aus diesem Song stammen die Zeilen, gilt heute als Schlüsselsong der Protestbewegung in den 60er Jahren. I have a dream that one day on the red hills of Georgia. Eine Zeit, in der die Folkbewegung, zu der Dylan sich zählte, und die Bürgerrechtsbewegung der Afroamerikaner um Martin Luther King und Malcolm X ein gemeinsames Ziel hatte. Change. Veränderung. Und dieser Song war Teil des Soundtracks dieser gesellschaftlichen Umbrüche. Bis heute gilt Bob Dylan als einer der wichtigsten Protestmusiker. Sicherlich gegen seinen Willen, aber das ist eine andere Geschichte. Yeah, that's it, with the gold. I gotta use some Tic Tacs just in case I start kissing her. You know, I'm automatically attracted to beautiful. I just start kissing them. It's like a magnet. You just kiss. I don't even wait. And when you're a star, they let you do it. You can do anything. Whatever you want. Grab them by the pussy. I can do anything. 50 Jahre später. Welche politischen Positionen können Musiker im Jahr 2017 einnehmen? Angesichts der von allen Seiten herandrängenden Populisten. Ohne ständig auf die goldenen 60er Jahre zu verweisen, gibt es heute in individualisierten und undurchsichtigen Zeiten überhaupt noch politische Musik? Oder andersherum, wie klingt Protestmusik im Jahr 2017? Wir leben in zersplitterten Zeiten, in denen Genrebegrenzungen keine große Rolle mehr spielen. Niemand identifiziert sich heute nur noch mit einer einzelnen Musikrichtung. Es beginnt eine Reise durch die Genres, die Sounds, die politischen und persönlichen Haltungen. Das ist der britische Journalist Dorian Lynskey. Er hat ein Standardwerk zum Thema geschrieben. 33 Revolutions per Minute, A History of Protest Songs. Ein wahrer Ziegelstein von einem Buch, das die Zeit von 1939 bis 2008 abdeckt. Geschichtsschreibung durch einzelne Songs. Gibt es einen Unterschied zwischen politischer Musik und Protestmusik? Lynskey bietet folgende Erklärung an. Eine Nationalhymne etwa ist politische Musik. Sie repräsentiert den Staat. Aber sie ist definitiv keine Protestmusik. Protestmusik ist any kind of music which addresses a political issue in a way which aligns itself with those who don't have power. Musik auf der Seite der Machtlosen, der Unterdrückten also. Musiker distanzieren sich gern vom Begriff Protestmusik, denn der verengt den Blick aufs Werk. Er legt nahe, dass die Kunst nur auf diese eine Art zu konsumieren sei. Genau das widerspricht natürlich der Ambivalenz von Kunst. Deshalb sagen Künstler gern, oh, es geht um politische Themen, vielleicht. Weiter wagen sie sich selten hinaus. Kurz gesagt, sie lehnen den Begriff Protestmusik weitestgehend ab. One of the most interesting artists that I found to write about was Bob Dylan, because I think he epitomized. Über Bob Dylan schreibe ich am liebsten. Man wünscht sich, dass der seinen Impulsen völlig frei folgt, wenn es um politische Ideen in seiner Musik geht. Aber sobald ein Künstler zum Sprecher einer Bewegung gemacht wird, hat er ein Problem. You get very antsy, you feel too much pressure, you worry about saying the wrong thing. You know, I can see why, for example, an artist might spend a long time getting a lyric right. Künstler schreiben lange an ihren Texten, arbeiten an Videos. Und eine einzige unbedachte Äußerung im Interview kann alles einreißen. Das war bei Dylan 1965 schon so. Wie ist das dann erstmal heute, in Zeiten von Twitter? I mean, how hard Dylan found this in 1965. Now imagine that in the age of Twitter, the possibility of saying something in a clumsy phrase that then gets taken out of context, that then becomes a big controversy. It's very unfortunate. Viel hat sich verändert seit den Anfängen von Bob Dylan. Musik hat an Bedeutung verloren, angesichts wachsender Konkurrenz anderer Unterhaltungsformate, der sozialen Medien, Fernsehserien und Games zum Beispiel. Musikalben, also kohärente künstlerische Statements, spielen keine so wichtige Rolle wie früher. Auch durch Streamingportale, den neuen Verbreitungsweg, verlieren Songs ihren Kontext, den ein Album hat. Songs stehen für sich. Dazu kommen die sozialen Netzwerke. Künstler kommunizieren heute seltener gefiltert durch Musikjournalismus, durch Interviews, Plattenbesprechungen oder Porträts. Sie sprechen direkt zu ihren Fans, via Facebook, via Instagram, via Twitter. Sie haben mehr Kontrolle. Sie sind dadurch allerdings auch angreifbarer. Die Position der Musiker hat sich extrem verändert. Sie ist transparenter geworden, aber auch poröser. Die kalifornische Künstlerin Holly Herndon macht anspruchsvolle elektronische Musik, oszillierend zwischen Avantgarde und Pop. Sie ist zudem Doktorandin im Bereich Computer Research in Music and Acoustics an der renommierten Stanford University. Wenn man vom klassischen Modell des Sprachvirtuosen Dylan ausgeht, dann arbeitet sie weitestgehend wortlos. Herndon hat die Fragen in fast schon essayistischer Form beantwortet. I wouldn't say that I make protest music necessarily. I just try and make all aspects of my practice relevant to political needs and tensions of the time. An attempt to experiment with better ways to practice that might actually make an impact or stimulate some emotions about these new scenarios. This is perhaps one strategy to be more effective and expand the capability of what a musician is. Ich würde nicht sagen, dass ich Protestmusik mache. Ich möchte offen sein für die politischen Bedingungen der Zeit. Die Rolle einer Künstlerin sehe ich utopisch. Teilzunehmen an Diskussionen, hinzuweisen auf neue Wege. I see the role of artist as a potentially utopian one, that can participate in many different discussions and perhaps hint at ways we could be better and fairer to each other. Herndon verankert ihre Kunst thematisch in der Jetztzeit. Mit einem Fokus auf das Online-Leben, den Umgang mit sozialen Medien und Computern. So akademisch und schwer greifbar das zunächst klingt, ihre Musik ist sehr sinnlich und persönlich. Mit Hilfe ihres Partners Matt bezieht sie in Konzerten die Zuschauer mit ein. We communicate live with the audience in as many ways as possible, so as to somehow be inconveniently human and emotional or funny with people, to let them know that we are really there. When we were focused on the surveillance conversation, Matt would spy on people who had signaled they were attending the specific event on Facebook and use some parts of their personal information to create a visual or textual narrative to bring this politic into the concert space. Wir experimentieren live. Mein Partner Matt hat zum Beispiel die Facebook-Kommentare von Konzertbesuchern auf große Bildschirme projiziert. Wir wollen den Ort der Live-Erfahrung zum Leben erwecken. Nicht einfach "Hallo St. Louis" ins Publikum rufen, was etwas abgedroschen klingen könnte. Lieber Tippfehler auf Leinwänden statt Perfektion. Every concert is an opportunity to experiment like that, which activates the space. We want to find ways to do more with the opportunity of a room of people being together for an evening. We're also really interested in new forms of mediated intimacy and finding new modes of emotional affect. So instead of calling into the microphone, "Hello St. Louis," which might be sort of a canned expression. What if we typed a text to the audience instead, showing typos and vulnerability on a space which is usually reserved for perfectly designed, synchronized graphics? Es hat einen erstaunlichen Effekt, seine persönlichen Facebook-Kommentare plötzlich auf einem großen Bildschirm in einer Konzertsituation zu sehen umgeben von Fremden, die plötzlich in die digitale Privatsphäre eindringen. So gelingt es Herndon, zunächst abstrakte Vorgänge wie Überwachung körperlich erfahrbar zu machen. Eine Praxis, die weit über die reine Produktion von Musik hinausweist und die sehr weit vom Mann mit der Gitarre und dessen gesellschaftskritischen Texten entfernt ist. I consider myself a political artist and that I try to deal with emerging political and technological issues through my work. Ich verarbeite politische und technologische Einflüsse in meiner Musik. Ich überwache mich zum Beispiel selbst. Ich werfe mich in komplizierte Situationen. Das ist kein Aktivismus. And try to embody the tensions of particular issues by throwing myself and my practice into these complicated situations. This is a very different role to activism or community organizing, and I try to be honest with myself about its efficacy. In ihrem Stück Breathe hat Herndon intensiv in ihren Laptop hineingeatmet und das aufgezeichnet, um auf die enge Verbindung zwischen Mensch und Maschine hinzuweisen. Herndon arbeitet mit ihrem Partner Matthew Dryhurst zusammen. Sie denkt den visuellen Aspekt ihrer Arbeit immer mit. Sie betont immer wieder den gemeinschaftlichen Charakter ihres künstlerischen Ansatzes. Das richtet sich auch explizit gegen den weit verbreiteten Topos des gedankenschweren Künstlers, der in stiller Einkehr genialische Momente produziert und die Umwelt generös teilhaben lässt. Denn das hält sie für unzeitgemäß. I think the protest music needs to take on an entirely different shape now than it has historically. It's not the 70s anymore, where maybe a slogan or a lyric can really shock people into action. The music industry is largely inextricable from corporate interests, and somehow this approach also feels like some weird kitsch advertising strategy. Die 70er sind vorbei, wo man die Leute noch mit einer Textzeile schockieren konnte. Heute ist die Musikindustrie mit großen wirtschaftlichen Konzernen verwoben. Die Veröffentlichung von Musik ist also auch politisch. My version of protest music says that an artist should be building a better world in every aspect of their practice and that the way they release their music and their actions are somehow just as important as the music itself. Dieses Gefühl der Dringlichkeit findet sich auch bei der britischen Avantgarde-Musikerin Mira Kallix. Mira Kallix begann zunächst als rein elektronische Musikproduzentin, nutzt aber mittlerweile klassische Instrumente in ihrer Musik. Wie Holly Herndon setzt sie stark auf Zusammenarbeit, denkt ihre Sounds visuell mit. Sie hat ein Portal geschaffen, eine Anlaufstelle für politisch Interessierte, in dem sie Texte und Infomaterialien bereitstellt. In einem begleitenden Podcast spricht sie mit zeitgenössischen Künstlern. Oft geht es um politische Positionen. Ein Titel heißt, wie kann ich die Revolution unwiderstehlich machen? Kallix versteht sich als Aktivistin, die auch Musik macht. Wie viele politisch involvierte Musiker instrumentaler Musik, erweitert sie ihren Einflussbereich Stück für Stück, weg vom reinen Sound, hinein in soziale Zusammenhänge. Während Holly Herndon und Mira Kallix gelegentlich auch mit Stimmen experimentieren, arbeitet der britische Musiker Matthew Herbert in seinen elektronischen Entwürfen weitestgehend instrumental. In The Mechanics of Destruction samplete Herbert zum Beispiel Werbung von McDonald's und der amerikanischen Bekleidungskette Gap, um gegen die Ausbeutung durch globale Firmen zu protestieren. Auf dem Album One Pig vertonte Matthew Herbert akustisch das Leben eines Zuchtschweins bis zum bitteren Ende auf der Schlachtbank. Mit dem mehr als offensichtlichen Ziel, sich für Veganismus einzusetzen. Momentan arbeitet er mit einer Big Band zusammen, als Antwort auf den Brexit, wie er sagt. 2 Jahre will er durch Europa reisen, er wird Vorträge halten, Diskussionen führen, Zuhörer können eigene Musik einbringen, Sein Anliegen ist der europäische Gedanke. Das Ergebnis soll zum Tag des britischen Austritts 2019 veröffentlicht werden. Das Projekt ist ambitioniert, plakativ und intelligent. Es gibt wenige Musiker, die so offensichtlich eine Agenda vertreten wie Herbert. Der deutsche Pianist Hauschka ist ein politischer Künstler, der weltweite Aufmerksamkeit erlangte, als er 2016 für einen Oscar für die beste Filmmusik nominiert wurde. Ein Besuch in seinem Studio in Düsseldorf. Ich habe bei allen Platten bis jetzt, bis auf What If, habe ich immer Kurzgeschichten im Cover gehabt. Immer. Ich habe immer einen Autor gefragt, ob er was dazu schreiben kann. Manchmal fand ich, wie zum Beispiel bei Abandoned City gab es ein Principles of Survival. Das ist schon sehr politisch, was der geschrieben hat. Aber da geht es halt wirklich um die Frage, wie kann ich überleben in so einem, in so einer verlassenen Stadt. Davor waren es eigentlich poetische Texte über das Leben an sich. Die waren eigentlich viel mehr lyrisch. Bei What If habe ich bewusst die Geschichte eigentlich weggelassen, weil ich das Gefühl hatte, das reicht schon. Die Frage reicht schon, um genügend Gedanken zu produzieren. Das ist sein Weg. Abstrakt im Sound, konkret im Titel. Es sind Gedankenexperimente. Was wäre, wenn ich ins Exil müsste? Was wäre, wenn unsere Kinder auf dem Mars leben müssten? Hauschka nutzt sein präpariertes Klavier oft wie ein Rhythmusinstrument. So vermittelt er Gefühle wie Panik, Überforderung, Chaos. Einen Kontext erhalten seine Kompositionen allein durch die Songtitel. I can't find water. Nature fights back. Oder eben I Need Exile. Wenn ich jetzt anfangen würde, ein Pamphlet über meine politische Einstellung zu geben, würde die sofort die Leute einschränken in ihrer eigenen Gedankenwelt. Da kannst du natürlich sagen, okay, wenn du ein Statement abgibst, ist die Reaktion natürlich auch umso konkreter dir gegenüber und du brauchst halt einfach eine klare Fakten auf den Tisch. Da empfinde ich mich nicht in dieser Position. Musik ist immer zeitgebunden und nur in diesem historischen Kontext zu verstehen. Und dieser Kontext hat besonders in den USA einen Namen. Donald Trump. Der Kulturkritiker Dorian Linsky bringt es auf den Punkt. Because of the extremity of Trump, that actually it's encouraging people to be more outspoken. Because I think that what he represents is so pernicious that people who might otherwise not talk about politics feel obliged. Weil Trump so extrem ist, veranlasst er die Menschen, sich mehr zu äußern. Protestsongs gedeihen am besten in extremen Zeiten. In der Geschichte des Protestsongs wurde immer auf Krisen reagiert, und ganz besonders auf die Politiker. Und Trump ist schlimmer als Nixon und Reagan. And Trump is as kind of galvanizing a force in that respect as Nixon or Reagan. He's a worse president. He's a more toxic character. Dieser toxische Aspekt der Trumpschen Präsidentschaft hat in den USA zu einer Unzahl an Meinungsäußerungen von Musikerinnen und Musikern geführt. Kann man also sagen, Trump hat auch etwas Gutes? Künstler werden politisiert, Protestmusik wird wieder aktuell? Das hat ja auch was Positives, das muss man ja sagen. Es hat das Positive, dass seit er gewählt wurde und auch diese ganzen anderen Madmans sozusagen, dass das politische Interesse insgesamt gestiegen ist. Also dass Leute eigentlich plötzlich aufgestanden sind und gesagt haben, wir haben nie was gesagt, aber es ist jetzt der Zeitpunkt, die Entwicklungen gehen plötzlich in unsere Richtung. Diese ganzen Demos, dass es in Familien sich die Lager zerreißen und Leute miteinander diskutieren, das hat, glaube ich, würde man sagen, 80er, 90er und Anfang 2000er hat auch jeder gedacht, irgendwie das Leben so, wenn das so jetzt weitergeht, das ist doch wunderbar. Da hat auch niemand in die Slums geguckt und sich gefragt, wieso landen da so viele Leute, warum sind die alle arbeitslos? Das ist natürlich eine weiße Perspektive aus Deutschland. Eine beobachtende, nüchterne, rein konstatierende Perspektive. In der afroamerikanischen Community sieht das anders aus. Sie ist seit Jahren betroffen von strukturellem Rassismus. Rapper wie YG, bis dato ein erfolgreicher Party-MC und jeglicher politischen Äußerung unverdächtig, veröffentlichte direkt vor der Wahl des US-Präsidenten einen Song, den man nur als wütenden Protestsong begreifen kann. Fuck Donald Trump. Fuck Donald Trump. Yeah, nigga, fuck Donald Trump. I don't like your ass, nigga. Yeah, yeah, fuck Donald Trump. Im Video sieht man Afroamerikaner und Mexikaner vereint, die gegen die von Trump versprochene Mauer protestieren und ihm vorwerfen, er repräsentiere niemanden von ihnen. Speaking for some people that you probably ain't know. It's pressure built up and it's probably gonna blow. And if we say go, then they probably gonna go. You vote Trump, then you probably on dope. And if you like me, then you probably ain't know. Diese Form wütender, agitatorischer und sehr direkter Protestmusik hat ein Vorbild. Die Hip-Hop-Formation Public Enemy. Fight the power! Fight the power! Alle Macht den Menschen, rappen Public Enemy und rufen auf zum Kampf gegen die Regierung und alle Mächtigen. Wenn Bob Dylan für die 60er steht, dann stehen Public Enemy heute für die frühen 90er. Martialische Outfits, brachiale Sounds, unmissverständliche Texte gegen den Status quo, gegen die Unterdrückung der Afroamerikaner. In fast jedem Gespräch zum Thema fällt irgendwann einmal der Name dieser Band, die kein Problem damit hatte, ihre Musik als Protestsound, als Aufruhr zu bezeichnen. Heute, zu Zeiten von Twitter und Facebook, würden sie wahrscheinlich hart angegangen werden. Nicht nur von der politischen Rechten. Die klassische Bürgerrechtsbewegung aus den 60ern hat einen Wiedergänger, der noch vor Trump entstanden ist. Die neue Bürgerrechtsbewegung Black Lives Matter, die sich für die Rechte der afroamerikanischen Community einsetzt. Sie ist unter anderem eine Reaktion auf die Ermordung des schwarzen Jugendlichen Michael Brown in Ferguson, Missouri im Sommer 2014. Black Lives Matter ist im Gegensatz zum Civil Rights Movement der 60er nicht auf einige wenige Frontfiguren wie eben Martin Luther King konzentriert, sondern dezentral, organisiert im Netz. Und irgendwann tauchte auf ihren Protesten und Demos ein wiederkehrendes musikalisches Motiv auf. Die Protestierenden hatten sich einen Song angeeignet, All Right, von Kendrick Lamar. Alles wird okay sein, rappt Kendrick Lamar. Ein Hoffnungsschimmer, schlicht, aber eindrucksvoll. Kendrick Lamar ist der tonangebende Rapper im amerikanischen Hip-Hop. Auf seinen komplexen Alben verarbeitet er die afroamerikanische Geschichte, indem er immer wieder den Sound der alten Größen aus den 60ern anklingen lässt. Seine Geschichten aber ganz radikal aus seiner Perspektive heraus erzählt, durch selbsterlebte Anekdoten. Eine Perspektive, die die Lebenswirklichkeit vieler Afroamerikaner trifft. The main driver prior to Trump of inspiring protest music was the Black Lives Matter movement. So it would have to lead on Kendrick Lamar, who I think is, you know, a figure as important as. Vor Trump hat vor allem das Black Lives Matter Movement Protestmusik inspiriert. Das führt zu Kendrick Lamar, der für mich so wichtig ist wie Dylan oder Stevie Wonder. Creativity and freshness of perspective and sound has come from hip-hop and R&B in recent years. Es gibt zwar gute Rock-Protest-Songs, aber vor allem im Hip-Hop und R&B entstanden die wichtigen Sounds der letzten Jahre. Hip-Hop hat sich in den letzten Jahrzehnten stark entwickelt. Eine Zeit lang wurden vor allem kapitalistische Werte abgefeiert. Demonstrativer Reichtum, Autos, Pelzmäntel, Schmuck, Häuser. Der amerikanische Traum, an den sich die USA nach wie vor klammert. Doch die zahlreichen skandalösen Tode von jungen Afroamerikanern haben zu einer Repolitisierung geführt. Das personifizierte Exempel dieses Wandels ist der Rapper Killer Mike des Hip-Hop-Duos Run the Jewels. RTJ 3 motherfuckers. Gray man did a die face down in the Vietnam muscle, so I cannot style on you. And then I walk uphill both ways to the booth and back and I'll wild on you. Killer Mike ist dauernd unterwegs und nur per Handy erreichbar. Er ist der einzige Musiker, der sich im Gespräch als Protestmusiker bezeichnet. I'm glad to speak on the behalf of Ich spreche gern für die Menschen, die oft keine Rolle spielen, besonders afroamerikanische Männer. Das zu tun, ist meine Verantwortung als schwarzer Mann in einem so politischen Genre wie Hip-Hop. Hip-Hop happens to be a very social or politicized genre, so I feel like it is a part of my personal responsibility. Auf drei Alben haben Run the Jewels eine eskalierende Dringlichkeit im Sound entwickelt, die sich auch in den Texten widerspiegelt. Jedoch, wie so oft im Hip-Hop, es ist kompliziert. Niemand sollte hier die klaren Anweisungen wie bei den Brüdern im Geiste Public Enemy erwarten. Talk to me. Run the Jewels verbinden albernen Penishumor mit dystopischen Horrorszenarien und sozialem Kommentar zu einem widersprüchlichen Amalgam. Der Sound ist bereits der Protest. Und um den Gedanken der Musikerin Holly Herndon aufzugreifen, auch wie Musik die Menschen erreicht, ist ein politisches Statement. Killer Mikes Partner ist der weiße Rapper LP. Er hat ein unabhängiges kleines Label betrieben und ist damit gescheitert. Weil die Zeit einfach vorbei war, ohne großes Marketingbudget für eine kleiner werdende Nische von spezialisierten Fans zu arbeiten. Irgendwann war das Label pleite, LP frustriert, Mitte 30 und künstlerisch am Ende. Als er eher durch Zufall mit Killer Mike zusammenzuarbeiten begann, machten sie sich die Kraft des Hip-Hops zunutze. Aus dem Nichts neu anfangen, mit neuen Sounds, neuen Ideen, der amerikanische Aufstiegstraum, sich neu zu erfinden. Von Beginn an hatten sie einen konkreten Plan. Ihre Musik gibt es kostenlos im Internet. Durch Merchandising-Artikel wie T-Shirts und Kappen verdienen die beiden ihr Geld. Und natürlich durch die selbstorganisierten Touren. Der Plan geht auf. Run the Jewels finanzieren sich komplett selbst, an allen Strukturen vorbei und sind, laut Killer Mike, auf einem guten Weg, Millionäre zu werden. Darüber berichten sie allerdings nicht in ihrer Musik. Stattdessen kommt von ihnen ein Song wie Early, in dem Killer Mike von der Erfahrung berichtet, als afroamerikanischer Mann von der Polizei im Auto angehalten und vor der Familie gedemütigt zu werden. Ein Szenario, das allen Afroamerikanern wohl bekannt ist. Nimm mich nicht fest, vor den Augen meiner Kinder und meiner Frau. Ich habe kein Messer, ich habe keine Pistole. Bitte zerstöre nicht mein Leben. Ich entschuldige mich für alles. Eindringlich rappt Killer Mike diese Zeilen. Und durch die vielen persönlichen Reaktionen, die Killer Mike mitbekommen hat, hat er einen Glauben an die Kraft von Protestmusik, zu der sich sonst ja nur wenige bekennen. Ich bin bestärkt darin, dass wir Veränderungen herbeiführen können, auf persönlicher Ebene, in den Kommunen, in den Bundesstaaten, letztendlich hoffentlich weltweit. Ich weiß nicht, was passieren wird, aber wir haben ein paar Menschen erreicht. Ich bin etwas optimistischer als vor dem Vorfall. Killer Mike ist ein eloquenter, belesener Mann. Und plötzlich saß er in Talkshows, diskutierte mit Politikern, verteidigte seine Hip-Hop-Kultur und unterstützte öffentlichkeitswirksam die Kandidatur des sozial orientierten Bernie Sanders zum amerikanischen Präsidenten. Der Auslöser dieses ungewöhnlichen Weges eines Rappers verbreitete sich im Winter 2014 wie ein Lauffeuer durch die sozialen Netzwerke. Fucking Eric Holder decided to resign. I knew it wasn't going to be good, but I gotta tell him, you motherfuckers got me today. You kicked me on my ass today because I have a 20-year-old son and I have a 12-year-old son and I'm so afraid for them. You motherfuckers on the other side. Das ist Killer Mike auf der Bühne, den Tränen nahe. Gerade ist bekannt geworden, dass es nicht zur Anklage kommt gegen den Polizisten, der den schwarzen Michael Brown in Ferguson erschossen hat. Es ist die erste Frage an Killer Mikes Rapperkollegen Saul Williams in einer schmucklosen Umkleidekabine in Köln. Erinnern Sie sich an den Moment, als Sie das Video gesehen haben? I don't remember my exact thoughts upon seeing that particular video, but I know the sentiment. The thing that makes you frightened that your kids will be killed by the police and all that. We all have those fears. Of course, we operate with them, we live with them. Ich kenne das Gefühl. Die Angst, dass deine Kinder von der Polizei getötet werden könnten. Wir leben mit der Angst, umgebracht zu werden. Und die Musik hat die Macht, zu transformieren, zu verändern. Ich werde fast wahnsinnig, wenn ich all diese vertanen Chancen von Musikern sehe, sich politisch zu äußern. Es gibt keinen Zwang. Niemand muss das tun. Aber wenn ich als Musiker diese Chance nicht nutze, dann ist etwas auf immer verloren. We have the capacity to connect to something greater than ourselves. And when it's simply used to escape, and when it's boxed and commodified and exploited to a point where the human touch is missing, something is lost. And I think there's a reason why the musicians... Wenn Musik nur eine Realitätsflucht ist, wenn sie ausgeschlachtet wird, wenn der humanistische Aspekt fehlt, dann ist etwas verloren. Musik hat uns gelehrt, miteinander verbunden zu sein. Music is a thing that helped us understand what a wireless connection was in the first place. Saul Williams ist eine beeindruckende, charismatische Figur, die schwer einzuordnen ist. Er ist Rapper, Sänger, Dichter, Autor und Schauspieler. Er hat mit Jazz experimentiert, mit Spoken-Word-Kunst, mit schweren Gitarren und luftigen Rezitationen. Sein Wort hat Gewicht. I will not rhyme on tracks. Niggas on a chain gang used to do that way back. I will not rhyme over tracks. Niggas on a chain gang used to do that way back. Don't drop the beat on me. Don't drop the beat, no. Williams hat ein sehr spirituelles Verständnis seiner Künstlerpersönlichkeit. Ob Holly Herndon, Hauschka oder Killer Mike von Run the Jewels, sie alle arbeiten politisch, empfinden das allerdings als Ausdruck ihres sehr persönlichen Verständnisses von Politik. Saul Williams setzt bewusste Kontrapunkte gegen gesellschaftliche Missstände. Ob er sich explizit gegen den Krieg äußert, die Occupy-Bewegung unterstützt, er sieht seine Rolle als Künstler immer auch als Taktgeber, mit einer sozialen Verantwortung verbunden. Ich will mein Geld zurück, ruft Saul Williams. Ich bin hier unten, ich ertrinke in deinem Fett. Du zwingst mich zu knien und um alles zu beten, was dir fehlt. Ich habe keine Angst vor dir. Ich bin ein Opfer deiner Ängste. List of Demands, Reparations, ist ein eindringlicher Appell an die amerikanische Regierung, an die heutigen Nachkommen der Sklaven, Reparationen zu leisten, als eine Form der Wiedergutmachung. Okay, so here's a funny thing about that song, List of Demands, Reparations in parentheses in the title. Quite simply, I wrote the guitar line and thought, this has edge. It needs something with edge to match it vocally. And so the first thing that came to mind was this idea of I want my money back. Lustigerweise kam der Titel zum Schluss. Zuerst waren da die Musik und das Gefühl, ich will mein Geld zurück. Ich wusste, ich brauche diese textliche Intensität, die zur Musik passt. Und natürlich habe ich gehofft, dass eine Debatte angestoßen wird durch das Wort Reparationen. Aber eigentlich habe ich an den Titel wirklich erst ganz zum Schluss gedacht. I didn't decide that the song was about reparations until it was time to give it a title. And I thought, well, if this song travels, it would be nice if it sparked dialogue about the idea of reparations. And so I put that in the title. Saul Williams spricht hier über eine Wasserscheide. Auf der einen Seite die politisch aktiven Künstler, die in mehr oder weniger unabhängigen Zusammenhängen ihren Eingebungen folgen, auf der anderen Seite die Künstler, die den Mainstream bestimmen, die riesige Fanscharen dirigieren, die allerdings auch, so das Vorurteil, von einer Musikindustrie gegängelt werden, die auf den größten gemeinsamen Nenner setzt, die nicht durch politische Positionierungen Hörer ausgrenzen will, die Konfrontation um jeden Preis vermeiden möchte, um dem Produkt Musik nicht zu schaden und die Einfluss nimmt auf ihre Künstler. Wie bedeutend ist diese Wasserscheide noch in Zeiten geringer Verkäufe und größerer Unabhängigkeit der Künstler? I'm so possessive, so I rock his rock necklaces. My daddy Alabama, mama Louisiana. Inmitten des Aufkommens von Black Lives Matter zelebrierte Beyoncé ihren Super Bowl-Auftritt. Mittlerweile hat sie mit Lemonade eines der erstaunlichsten Alben der letzten Jahre vorgelegt. Mainstream-Pop, mit mehr als deutlichen politischen Untertönen. Und auf der größtmöglichen Bühne vor Millionen von Zuschauern zitierten Tänzer die politische Ära der 60er Jahre. Mit Kostümen, die an die radikale Widerstandsbewegung der Black Panthers erinnerten. Es war eine Feier afroamerikanischer Kultur. Danach meldete sich der ehemalige Bürgermeister New Yorks, Rudy Giuliani, zu Wort. Er habe nichts von dem verstanden, was dort auf der Bühne passiert sei. Protestmusik ist zurück, hieß es damals. Popstars stehen selten in der allerersten Reihe kulturpolitischer Veränderungen. Sie destillieren Botschaften, die durch ihre große Zuhörerschaft Menschen zugänglich gemacht werden, die vielleicht nie davon gehört hätten. Wir leben in Zeiten, in denen es sehr einfach ist, politische Botschaften zu entschlüsseln, erklärt der Protestmusikspezialist Dorian Linsky. Everybody has got access now to these lyric sites like Genius. There's a huge amount of discussion of songs online, on social media. Heutzutage hat jeder Zugang zu Seiten im Internet, wo sich alle Texte finden. Es gibt so viele Diskussionen im Netz über Musiktexte. Wenn dich etwas interessiert, kannst du das ganz schnell vertiefen. Vielleicht ist dies gerade das goldene Zeitalter, was die Musikrezeption angeht. Als das Album Lemonade von Beyoncé rauskam, wurde so viel diskutiert im Netz innerhalb der ersten 24 Stunden. Ihre Texte, ihre Videos, alles. Kollektive Kritik im Netz. But in the film that came with it, there was like a collective act of music and film criticism. Freedom, freedom, I can't move. Freedom, cut me loose. Freedom, freedom, where are you? 'Cause I need freedom too. I break chains all by myself. Won't let my freedom ride in hell. Hey, I'ma keep on running 'cause the winner don't quit on themselves. Freiheit. Freiheit, ich kann mich nicht bewegen. Schneide mich los, Freiheit, wo bist du? Denn ich brauche auch Freiheit. Das ist die essentielle Botschaft von Beyoncés Freedom. Elektronische Musik, Jazz, Hip-Hop, Avantgarde, R&B, Pop. Überall findet sich im Jahr 2017 Protestmusik. Doch wenn wir uns erinnern an Bob Dylan, den weißen jungen Mann mit der Gitarre in den 60er Jahren, als Protestmusik, wie wir sie kennen, begann. Was ist denn mit Folkmusik, mit Rock, der klassischen Musik der Rebellion? '84 besuchte der konservative Journalist George Will ein Konzert von Bruce Springsteen. Viele amerikanische Flaggen wurden geschwenkt, Menschen lagen sich in den Armen. Will beobachtete die Szenerie aufmerksam. Als die Wiederwahl Ronald Reagans als US-Präsident anstand, erinnerte er sich an den beispielhaften Patrioten Bruce Springsteen und empfahl ein Lied, Born in the USA. Schon bald tauchte Springsteen in den Reden von Reagan auf, als Vorzeige-Amerikaner. Doch es gab ein Problem. Der Song ist eine Kritik an den bestehenden Verhältnissen und Springsteen alles andere als ein Reagan-Anhänger. Jahrzehntelang musste Springsteen sich verteidigen. Sein Song gilt dennoch bis heute als einer der wichtigsten Rock-Protest-Songs überhaupt. Nicht viele sind in diesem Genre in den letzten Jahrzehnten nachgekommen. Generell hat die Bedeutung von Rockmusik nachgelassen. Verstärkte Gitarren verheißen heute selten revolutionären Geist. Arcade Fire, immerhin eine der großen Indie-Rock-Bands, veröffentlichte einen Song. Die Pop-Punker von Green Day warfen Trump-feindliche Kommentare in ihre Live-Konzerte. Doch das große politische Statement scheint nicht mehr zu kommen. Zumindest nicht von den großen Mainstream-Rockbands aus den USA oder England. Und wie steht es eigentlich um deutsche Texte? Wir sind 21:30, gell? In einem kleinen Club in Essen. Egotronic sind heute angekündigt. Ihr Songschreiber und Texter Thorsson sitzt herum, trinkt Bier. Mit gutem Recht könnte man Egotronic als das gute Gewissen der deutschen Szene bezeichnen. Ihr Sound meandert zwischen brachialen Keyboard-Klängen und rohem Gitarrenpunk. Doch spielen wir Angst vom schwarzen Mann. Und alle rennen weg, weil man trotzdem nicht schlecht Deutsch sein kann. Dieses Land gleich einer Kanalisation, der so lange in der Scheiße schlimm, hat sich dran gewöhnt. Nicht nur unten ist es dreckig, auch privat läuft bei dir über. Bei faschistischem Gedankengut schauen wir kurz drüber. Denn wir sind die Klempner, Diagnose hat verstopft. Egotronic, alles Scheiße, der Scheiß wird jetzt rausgebrochen. In ihrem Sound, in den Texten geht es vor allem um das klare Statement. Gerade im Gegensatz zu den großen Bands sind sie konkret. Es geht um Abgrenzung von den bestehenden Verhältnissen. Ich habe mich selber ja wirklich nie als Protest-Songschreiber gesehen, sondern meistens sind es, jetzt auch zum Beispiel auf der neuen Platte, eher ein bisschen Beschimpfungen und Beleidigungen. Gar nicht unbedingt so jetzt, um einfach irgendwas anzuprangern oder zu sagen, irgendwie Leute, seid doch so und so, sondern wirklich irgendwie, das ist schon so eher mein Unmut über Zustände oder Umstände. Das ist natürlich eine traditionelle Haltung im Punkrock. Krach ist das Statement, Konfrontation, Zuspitzung. Es geht nie um ein Gefühl des möglichen Zusammenhalts, um Hoffnung, um Utopien. Das sollen andere machen. Es geht erst einmal nur darum, Verhältnisse zu benennen und zu kritisieren. Das steht bei Thorsson und seiner Band Egotronic in einem ganz klaren Kontext. Antideutsch sein. Ich sehe mich manchen Teilen auch trotzdem einer ganz klassischen Linken zugehörig. Also ich lasse mich da nicht so einfach irgendwo zuordnen. Allerdings für mich ist, was für mich halt natürlich irgendwie auch eine wichtige Rolle spielt, ist halt natürlich irgendwie, dass der Hauptfeind in der Regel einfach erstmal im eigenen Land steht. Das heißt, dass ich mich natürlich in erster Linie für Verhältnisse in Deutschland und deutsche Verhältnisse interessiere und die auch in erster Linie kritisiere. Ich hasse euch wirklich, ihr Scheißer, seid ernsthaft, stark verwirrt, redet nur Scheiße, vorlängsten vom Flüchtling irritiert. Was hier nämlich natürlich gerne gemacht wird, ist jetzt zum Beispiel wirklich Zeit, Paradebeispiel. Man zeigt mit dem Finger in die USA und sagt, hey, der böse Trump, der will eine Mauer bauen. Das kann man ja auch durchaus wirklich zu Recht kritisieren. Aber dass Europa und hier diese Mauer längst steht und dass wir an den Außengrenzen allein im letzten Jahr im Mittelmeer über 4.500 Ertrunkene haben, also dass hier quasi diese Abschottung längst stattgefunden hat. Also es wird quasi was abgespalten und es ist klassische Projektionsleistung. Es wird was abgespalten auf die USA und das ist hier sowieso wirklich der Klassiker in Deutschland. Nicht immer sind die Texte von Egotronic so differenziert wie in diesen Aussagen. Aber auch das ist Teil einer Tradition. Schon der Sound allein ist die Revolte. Die Texte sind so offensiv, dass sie die Zuhörer spalten. Abneigung der Mehrheit. Umso glühendere Verehrung bei den Gleichgesinnten. Momentan sind Egotronic dabei, allerdings in Deutschland ziemlich allein auf weiter Flur. Mir kommt es immer so ein bisschen vor, als würden viele Leute halt einfach so Durchhalte-Pop machen. So, ne? Irgendwie machen halt gute Laune und alles ist schon irgendwie in Ordnung. Und eher ist es ja so, dass im Pop Einzug gehalten hat, auch selbst so, also eben so rechtspopulistische Positionen oder völkische Positionen, die einfach irgendwie total massenkompatibel geworden sind. Ne? Also jetzt zum Beispiel wirklich klassisches Freiwild-Ding, die halt wirklich so eine Blut- und Boden-Ideologie in ihren Songs vertreten. Oder halt eben jetzt natürlich klar, klassisch, jeder spricht drüber, Xavier Naidoo, der halt irgendwie rechte Positionen singt und dann aber sagt, hey, ich meine das alles nicht so. Und dann wird es ihm immer wieder abgenommen, aber es sind klassische rechte Positionen. Ich möchte da an der Stelle dann wirklich auch mal so loben, zum Beispiel Jennifer Rostock erwähnen, die halt wirklich ja sehr berühmt sind und wirklich so nochmal ein ganz anderes Level, was als wir jetzt zum Beispiel haben. Und trotzdem da auch keinen Schiss haben, sich mit ihren Fans anzulegen im Zweifelsfall. Ne? Also so, die machen das super und ich wünschte mir natürlich, das würde es viel, viel mehr geben. Bist du alleinerziehend und willst nicht, dass der Staat dich unterstützt, dann wähl die AfD. Wähl die AfD. Willst willst du eine Steuerpolitik, die nur dem Großverdiener nützt, dann wähl die AfD. Wähl die AfD. Willst du, dass man Sozialleistungen kürzt und sowieso? Was spricht schon gegen Arbeit und am Mindestlohnniveau? Bist du bereit, auch noch mit 67 nicht in Rente zu gehen? Okay, dann wähl die AfD. Aber nur die dümmsten Kälber wählen ihre Metzger selber. Jennifer Rostock ist eine relativ klassische Rockband aus Berlin. In ihrem Anti-AfD-Song knüpfen sie allerdings an die klassischen deutschen Protest-Sounds der 80er an. Sängerin Jennifer Weist geriet 2015 in die Schlagzeilen, als ihr Freund durch eine Messerattacke schwer verletzt wurde. Seitdem meldet sich die Band immer wieder unmissverständlich zu Wort. Sie haben sich gegen Freiwild ausgesprochen, die Blut- und Bodenband, von der Thorsen von Egotronic sprach. Das bleibt im Deutschpop 2017 immer noch ein Einzelfall. Freiwild selbst nennt die eigenen Texte sozialkritisch und sich selber sozial engagiert. Nur die dümmsten Kälber wählen ihre Metzger selber. Wo soll das hinführen? Wie weit wird uns gehen? Selbst ein Baum ohne Wurzeln kann nicht bestehen. Wann hört die auf, eure Heimat zu hassen? Wenn ihr euch hier schämt, dann könnt ihr sie doch verlassen. Im Song »Wahre Werte« heißt es, Sprache, Brauchtum und Glaube sind Werte der Heimat. Ohne sie gehen wir unter, stirbt unser kleines Volk. Offen rechtsradikal sind sie nie. Identitätsrock nennt der Rechtsextremismus-Experte Thomas Kuban ihren Stil. Ihr Album von 2015 heißt »Opposition«. Freiwild hantiert gern mit Begriffen wie Gegenkultur und vereinnahmt so klassisch links belegte Denkmuster. Tokotronic sind auch im 21. Jahrhundert noch eine der wichtigsten, einflussreichsten deutschen Bands. Sie begannen in den 90er Jahren mit spätpubertärem Pop-Punk und sloganhaften Texten wie »Ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein« und verschoben seitdem die Grenzen des relativ engen Korsetts Rockmusik. Sie haben mit schlagerhafter Euphorie experimentiert, mit Noise, mit Pop. Allerdings, auch die Texte von Dirk von Lozo entwickelten sich weiter. Niemand arbeitet im deutschen Pop so filigran wie er. Seit den letzten zwei Alben werden die Texte verrätselter, idiosynkratischer. Es ist eine Abkehr, sagt von Lozo. Begriffe wie zum Beispiel Widerstand, Abgrenzung und Widerstand, die uns sehr lange sehr treu gedient hatten und die wir auch sehr schön finden, auch ästhetisch schön finden, dass wir an denen ein bisschen unsere Zweifel bekommen hatten. Weil gerade in den letzten drei Jahren sich da sehr viel getan hat, wenn man zum Beispiel an so einen Begriff wie Wutbürger oder Wutbürgerin denkt, wo meiner Ansicht nach zumindest noch nicht abschließend geklärt ist, ist das ein progressiver Ausdruck, ist das eine progressive Bewegung oder ist das eigentlich eine reaktionäre Bewegung? Oder kann das vom Progressiven sehr schnell ins Reaktionäre umkippen? Beispielsweise Gestalten wie Thilo Sarrazin, der einfach ein Rassist ist, sich ja selber auch als widerständig tituliert und teilweise auch so wahrgenommen wird, als ein widerständiger Geist gegenüber den multikulturellen, politisch korrekten Denk-Mainstream oder so. Und deshalb finde ich diesen Begriff des Widerstandes ein bisschen politisch, ein bisschen unzuverlässig. Oder wenn man an eine sehr, sehr kurz gefasste, im Feuilleton mittlerweile sehr beliebte, kurz gefasste Kapitalismuskritik denkt oder so. Als Gruppe hatten wir so darüber nachgedacht und so einen altmodischen Begriff wie Emanzipation ganz interessant. Weil ich finde den mittlerweile fast ein bisschen hilfreicher als diesen Widerstandsbegriff. Ein Begriff der Befreiung, wie kann man ein halbwegs selbstbestimmtes Leben leben, auch eingedenk der Abschöpfungsmechanismen, die immer auf einen herniedergehen. ich finde es zumindest wichtig, sich da nicht bequem einzurichten, weil man eben merkt, das ist, sagen wir mal so, Dinge, die einem sehr, sehr wichtig sind, eben so ein widerständiger Geist oder herrschaftskritischer Geist oder wie auch immer man das nennen mag, können eben sehr leicht von Leuten adaptiert werden als eine Art gedankliche Wolte oder so und können das perfide sich aneignen und werden so ihrer ureigensten Kraft dadurch beraubt. Deshalb meine ich, diese Begriffe sind politisch etwas unzuverlässig geworden. Tokotronics politischer Weg führt zurück zum Lozo-Ich. Wenn man so will, ein Rückzug, den interessanterweise viele Künstler im Gespräch ins Spiel bringen. Womit wir wieder bei Holly Herndon und am Anfang wären. Protestmusik heißt im 21. Jahrhundert, die poröse, tendenziell schwache Position des Künstlers mitzudenken. Anzuerkennen, dass man Teil der Gesellschaft nur sein kann, wenn man sich nicht auf der gesicherten, gesellschaftlich herausgehobenen Position Künstler ausruht, sondern immer wieder in sich als Bürger forscht, was die Umstände im Individuum auslösen. Deswegen ist die Protestmusik der großen Mainstream-Künstler immer dazu verdammt, mit großen Slogans zu arbeiten, um möglichst viele Menschen zu erreichen. Und abseits des Mainstreams erarbeiten Künstler spezifische Positionen, die nicht unbedingt jeden ansprechen, die kleine Gruppe dann aber umso mehr. Es geht also letztlich um ganz persönliche Verantwortung sich selbst gegenüber, sagt der Dichter und Musiker Saul Williams. There's no reason why really successful pop music has to be apolitical. There's no reason why at all. There's tons of political pop music. I mean, it's just blatant when people avoid politics. Natürlich kann erfolgreiche Musik politisch sein. Es gibt so viel davon. Adele ist politisch. Es ist nur so erstaunlich, wenn es keinerlei politische Aspekte in der Musik gibt, weil dann alles bewusst reingewaschen wurde. In popular music, that it's jarring that we know that the artist has made a choice or that somebody has made a choice to wipe something clean, because it's very difficult to erase politics from our lives. Überall steckt Politik drin, auch wenn ich sage, ich liebe ihn. A man sings, I love him. There's politics there. Yeah. You know, there's tons of little choices, and it's just as much of a politic for a man who does love him who sings I love her. Es gibt so viele kleine Entscheidungen, die man im Text treffen kann, die Politik in sich tragen. Es ist einfach schade, wenn Musiker sich dem verschließen, weil ihnen so viel entgeht. Ihnen entgeht auch das Gefühl, mit dem Publikum eng verbunden zu sein und mit den Zeiten verbunden zu sein, in denen wir leben. Wir als Gesellschaft verlieren so etwas. Just as the audience misses out by not tuning in. It's not a responsibility. It's just that you're missing out if you don't tune in to yourself and to the times in that way. And also we miss out as a society. Wenn man als Künstler den bewusst politischen Weg geht, lernt man viel über das Leben, über Musik, über die Menschen und über sich selbst. Vielleicht geht es darum, Künstler dazu zu bringen, verwundbar zu sein. Maybe it's exciting to encourage artists to explore that, to put their hearts on the line. Come gather around, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changing. Der Sound der Veränderung. Wie Protestmusik heute klingt. Von Heiko Beer. Some writers and critics who prophesize with your pen. Es sprachen Merle Wasmuth, Name Alai, Carlos Lobo und Sascha Chorn. Ton und Technik Wolfgang Rixius und Roman Weingart. Regie Susanne Krings. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2017.